Drittens schließlich belegten die BildungsforscherInnen einen straffen Zusammenhang zwischen Sozialschichtzugehörigkeit und erworbenen Kompetenzen über alle untersuchten Domänen hinweg. Ob ein Kind in der Schule mitkam oder nicht, hing also von Beruf und sozialem Status der Eltern ab. Die Entwicklung des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Leistung scheint ein kumulativer Prozess zu sein, der lange vor der Grundschule beginnt und an Nahtstellen des Bildungssystems verstärkt wird, steht in der Studie. Schon in der Grundschule können auch hoch engagierte Lehrkräfte den Nachteil einer sogenannten bildungsfernen Herkunft kaum mehr ausgleichen. Es fehlt schon an fairen Startchancen. Kinder aus bildungsfernen Familien und Kindern aus Familien mit Migrationsgeschichte sind überproportional häufig von sozialen Risikolagen betroffen, die ihren weiteren Lebensweg bestimmen, schreibt die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, Maike Finnern, in einem Gutachten der Gewerkschaft zur gerechten Bildungsfinanzierung. Viele von ihnen erhalten etwa keine Gymnasialempfehlung und erlangen später auch keinen Studienabschluss. Damit bleibt ihnen der Weg zu höher bezahlten und besser angesehenen Berufen verschlossen. Hier dürfen wir keine falschen Schlüsse ziehen. Vernachlässigte Bildung ist nicht per se ein Problem von Zuwanderungsfamilien. Es ist grundsätzlich so, dass Kinder und Jugendliche Gefahr laufen, abgehängt zu werden, wenn sie keine unmittelbaren Bildungsvorbilder haben, unabhängig von der Herkunft. Fehlende Sprachkenntnisse kommen als zusätzlicher Nachteil hinzu. Dieser kombinierte Effekt ist allerdings in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Bei Jugendlichen aus sogenannten reinen Zuwandererfamilien, also solchen, bei denen kein Elternteil in Deutschland geboren wurde, fand die erste PISA-Studie eine Bildungsbeteiligung, wie sie in Deutschland etwa 1970 anzutreffen war. Die Hälfte der Kinder ging auf die Hauptschule, gerade mal 15% aufs Gymnasium. Zum Vergleich: Unter Deutschen ohne migrantischen Hintergrund besuchten mehr als 30% das Gymnasium. Und das lag nicht daran, dass diese Kinder schlauer sind. Es muss ein strukturelles Problem sein. Offensichtlich gelingt es in Deutschland nicht so wie in anderen Ländern, die schwachen Schülerinnen und Schüler zu fördern. Daran hat sich bis heute nichts grundlegend geändert, 20 Jahre nach PISA. Auch der Ampelkoalition ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. In ihrem Koalitionsvertrag kündigte sie 2021 ein Investitionsprogramm namens Startchancen an. Mindestens 4.000 Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler sollen vom Bund etwa ein sogenanntes Chancenbudget zur freien Verfügung bekommen. Darüber hinaus soll es weitere Unterstützungsmaßnahmen geben. Umgesetzt werden soll das Startchancenprogramm voraussichtlich ab dem Schuljahr 2024/2025. Zuwanderung und Bildung. Einiges von dem, was sich unter Bildungsmisere zusammenfassen lässt, hängt auch mit Zuwanderung zusammen, allerdings nicht so, wie die AfD und andere populistische Kräfte es gerne darstellen. Soll der Staat etwa Zuwanderung einschränken, um die Leistungen der SchülerInnen wieder anzuheben? Das scheint eine Sackgasse. Zum einen ist fraglich, ob das funktionieren würde, weil schlechte Deutschkenntnisse nur ein Teil des Problems sind. Zum anderen ist Deutschland zwingend darauf angewiesen, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen, vor allem junge Menschen. Die Unternehmen in Deutschland brauchen jedes Jahr mehrere hunderttausend zusätzliche Arbeitskräfte, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Das Renten- wie das Gesundheitssystem brauchen dringend neue, junge Beitragszahlende, um unter der Last einer alternden Gesellschaft nicht zu kollabieren. Warum das so ist, steht im Kapitel zur Rente. Die einzige Chance, diesen Bedarf zu decken und unseren Wohlstand zu erhalten, sehen Insider der Bundesagentur für Arbeit nicht in weniger, sondern in mehr Migration nach Deutschland. Das Bildungssystem eines der reichsten Länder der Erde sollte in der Lage sein, Kindern frühzeitig Deutsch beizubringen. Im Interesse der Kinder und der Gesellschaft insgesamt. Wir schaffen es bisher einfach nicht, sehr unterschiedlichen Menschen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen die gleichen Chancen auf Bildung und Wohlstand zu bieten.